5. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Was ist das denn? Das ist ein Fahrrad. Ja, ein Fahrrad. Das sehe ich. Ja, und? Sehen Sie nicht? Hier keine Fahrräder. Wie bitte? Keine Fahrräder? Keine Fahrräder, keine Hunde, keine Handys, keine Zigaretten und kein Eis. Oh, Entschuldigung.